Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Ja, danke für die Einladung. Diskussion für ein Thema, was man selber setzt. Ich bin Nathan, du kannst deinen Vornamen nennen, wenn du möchtest. Der steht auf meiner Mütze, ich bin der Bo. Ah. Das ist ganz einfach, ja. Das kann man sich ganz einfach bemerken. Das kann man auch nicht vergessen. Ja, perfekt. Bo, worüber sprechen wir? Was ist unser Thema? Ja, mein Thema ist heute, warum werden eigentlich die Kinder und auch Mitmenschen im Supermarkt so wenig geschützt? Hä? Wieso im Supermarkt? Nein, es geht nicht um Lebensmittel und nein, es geht auch nicht um Zucker, sondern es geht um Horror. Ja, und zwar im Kassenbereich. Ja, ich habe eine 8-jährige Tochter und die kann, seitdem sie diese ganze Zigaretten-Schockbilder gesehen hat, nicht mehr schlafen. Und mittlerweile ist es sogar so, wenn man hier irgendwie durch die Stadt geht, dass das Kind sich abwendet und sagt, schon wieder so ein blutiger Kopf, wo die Zähne halt rausfallen oder der Fuß halt. Und deswegen ist ja die Diskussion, warum schützen wir die Kinder nicht in Supermärkten vor Horrorbildern, wenn es auf der anderen Seite Diskussionen über Handyverbot, FSK 16, FSK 18 und all sowas gibt, aber jedes Kind im Supermarkt den schlimmsten, und auch jeder Erwachsene wohlgemerkt, den schlimmsten Horrorbildern ausgesetzt wird, die es so gibt. Ja, verstehe ich. Okay. Das heißt, Jugendschutz oder Kinderschutz, wie auch immer, Minderjährigenschutz in Bezug auf, das sind dann primär Zigarettenpackungen, oder? Oder hast du noch andere Produkte? Ja, es sind Zigarettenpackungen und umso größer und Tabakpackungen und umso größer diese werden, weil es gibt ja auch Leute, die holen sich eine riesen Packung. Ja, da kann man dann zu Hause die Zigaretten drehen und dann ist das Bild aber auch so groß. Ja, ja, klar, klar. Ja, und ja, also Tabakprodukte, ganz vielleicht sollten wir es so diskutieren, ja, dass das kontroverse ist. Auf der einen Seite möchte man die Leute ja abschrecken. Genau, aber kann man das nicht auch anders lösen? Das wäre die Frage. Ja, ja, ja. Ja, das ist interessant, ne? Also ich meine, ich schätze mal, die Idee hinter diesen Bildern ist ja genau das, diese Schockwirkung von wegen, okay, wir brauchen ein ganz starkes Signal. Jedes Mal, wenn jemand dann greift oder überlegt oder so, dann kommt dieses Signal. Ja. Und das ist sozusagen, das ist die Intention dahinter. Der Effekt ist, ich meine, andererseits, man will wahrscheinlich potenziell auch Minderjährige erreichen. Gehe ich mal von aus, weil du wahrscheinlich auch schon Minderjährige, also vielleicht gerade, nicht gerade Kinder, ne, aber halt Jugendliche oder so, das willst du wahrscheinlich auch schon verbrauchen. Aber geht das nicht auch anders vielleicht? Ja, ja, genau. Das ist sozusagen dann die Wendekarte. Ich meine, das ist gar nicht so lange her, dass die Bilder, okay, es ist wahrscheinlich schon mittlerweile lange her, aber zu meinen Lebzeiten auf jeden Fall. Es waren nicht immer solche Bilder, sondern früher stand ja immer einfach drauf, hier rauchen kann tödlich sein oder sowas. Genau. Ist auch immer noch teilweise so. Genau. Und quasi die schriftlichen Hinweise. Und dann wurde es irgendwann hochgefahren. Genau, es wurde irgendwann hochgefahren. Und das Interessante ist, dass halt die Erwachsenen sind irgendwie offensichtlich dran gewöhnt, aber es gibt offensichtlich Vorrichtungen, aber ich muss mal drauf achten. Im Supermarkt gibt es auch sonst so eine Tableaus, wo du dir die Marke aussuchen kannst. Und wenn das Produkt dann ausgeliefert wird über so einen Schacht, dann hast du das Schockbild in der Hand. Und das finde ich fair. Das ist in Ordnung. Was nicht fair ist, dass andere Menschen mit dem ganzen Schrott A, belästigt werden und B, auch eigentlich schon eigentlich Kinder eigentlich gewaltmäßig mit extremsten Horrorbildern belastet werden. Ja, es sind ja bewusst drastische Bilder, mit denen werden halt dann, wird jeder konfrontiert, der da vorbeilauft. Genau. Genau. Genau, zum Thema, würde das auch anders gehen? Ich meine, da gibt es so zwei entgegengesetzte Impulse in mir. Ich meine, einerseits, es wurde mit der Zeit immer hochgefahren. Offensichtlich hat das davor nicht gereicht. Ja, genau. Auf der anderen Seite, wenn diese Bilder nicht reichen, was reicht dann überhaupt? Ja. Sozusagen? Das heißt, ist die Schockwirkung überhaupt effektiv gegeben? Ja. Andererseits, es gibt natürlich, ich glaube, es gibt immer weniger Raucher im Moment, aber andererseits, es gibt auch mehr Vapen und so weiter. Das heißt, ist das jetzt wirklich... Genau. Ist sowas beim Vapen eigentlich auch drauf? Ich glaube nicht. Nee, aber ich glaube, diese Schäden entstehen doch hauptsächlich Teer da drin, oder? Also... Vapen macht nikotinsüchtig und das hat auch gesundliche Effekte, aber diese schweren körperlichen Schäden sind, glaube ich, durch halt den, also ich weiß nicht, ob Teer das immer noch aktuell ist, aber durch die anderen Stoffe im Zigaretten. Ja, aber ich glaube, Vapen ist auch ziemlich Heavy Metal, wenn ich es richtig weiß. Muss man mal einen Check machen. Ich glaube, in China ist Vapen verboten, aber es wird exportiert ohne Ende. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber also alles, was du inhalierst, ist ja so nicht für die Natur eigentlich gedacht. Ja, klar, klar. So. Auf jeden Fall. Alkohol, also die Diskussion kannst du jetzt ewig, aber bei Alkohol steht gar nichts drauf, da sterben auch jedes Jahr irgendwie 400.000 Leute dran oder so. Aber grundsätzlich, mir fällt einfach auf, und das ist dass einfach, es halt da ich hab Rewe angeschrieben, ich habe Edeka angeschrieben, die Firma Budni hat jetzt gesagt, nö, wir machen jetzt in unserem Einkaufsbereich oder in diesem Kassenbereich, hauen wir Zigaretten hin, volles Brett, ja. Und mein Kind sagt, ich habe keinen Bock, ich gehe da nicht mehr hin. Ich habe keinen Bock, diese Bilder zu sehen, ja? Ja, das ist ja auch eine interessante Erfahrung, ne? Weil die Teile stehen ja an der Kasse, weil du die nochmal spontan mitnehmen sollst. Ja. So, das ist ja genau der Ort, wo die Sachen sozusagen nochmal schnell untergeschoben werden. Ja, ja. So. Genau. Also ein Produkt, was du eigentlich aktiv da hinstellen, aber dann sind diese Bilder da drauf. Ja. Doch interessanter. Die Antwort war übrigens, man möchte es ja allen Kunden gerecht machen und dann müssen halt die einen Kunden drunter leiden und die anderen werden dann halt bedient. Ja, und die Frage, und jetzt ist ja eigentlich die Grundsatzfrage, sind Raucher eine Minderheit? Weiß ich nicht. Sind das alle der Gesellschaft? Sind eher weniger, oder? Ich denke, es ist eine Minderheit. Und dem Rest der Gesellschaft quasi dieses Damoklesschwert überzupunchen mit diesen Bildern und dem ganzen Schrumpf, ist eigentlich ein bisschen unfair, so, ne? Ja, vor allem, wenn es halt, das ist so schwer, ne? Weil, also, ein Gedanke, den hast du ja schon gesagt, es gibt die Vorrichtung und dann plumpst das raus und dann ist das Bild drauf. Ja, so wäre es okay. Aber die Idee, ich glaube, es gab nicht, bevor diese Bilder oder auch jetzt, weiß nicht, es gibt glaube ich auch Richtlinien, dass wenn du quasi, weiß gar nicht, ob du überhaupt noch Zigarettenwerbung machen darfst, aber wenn du Zigarettenwerbung machst, war auch immer die Aussage dann, dieser Schriftzug muss sichtbar sein, beispielsweise. Ja, ja, da gab es gesetzliche Regelungen dazu. Ja, ja. Das heißt, ich glaube, die Idee dahinter ist natürlich, dass du keine Möglichkeit hast, dafür zu werben, ohne eine Warnung letztendlich, eine Abschreckung sozusagen, dass du dieses Recht nicht hast. Ne? Das heißt, jeder Schritt, der einen dahin führt, oh, wir machen eine Vorrichtung, dass man es nicht direkt sehen muss, sondern erst, wenn du es gekauft hast, ist halt auch eine Möglichkeit, dafür zu werben, ohne dass der Shock-Value da ist. Ich finde es halt... Ja, Entschuldigung, ich unterbreche. Nee, genau, also das ist der Spagat. Ne? Also das ist sozusagen, wenn du... Ist aber auch die Frage, warum vertreibt man das dann überhaupt in dem Maße, wenn es... Okay, aber wenn man sagt, Zigaretten vertreiben wir, weil es legitim ist. Okay, safe. Ja. Aber warum achtet man dann als Gastgeber, wie Herr Butni, Herr Rewe, Herr Edeka, Herr Esso, an jedem Kassenreck, warum achtet man nicht auf all seine Kunden? Ja, also ich gehe auch nicht im Vegetarier Restaurant mit einem Kotelett durch die Gegend und sagt dann, Fleisch ist ungesund oder so. Sondern es muss fair sein. Und ich finde, das ist unfair im Moment. Und das Traurige ist, dass eigentlich kann man die Frage sogar noch umdrehen, warum wird nicht genug auf Kinder geachtet? Auf der einen Seite diskutieren wir Handyverbote, was ist mit TikTok und so weiter. Es gibt FSK 16 und 18 für Filme, aber im Supermarkt kriegt das Kind voll die Klatsche. Und das muss nicht sein. Ja. Und da wollte ich einfach nur deine Meinung hören. Ja. Findest du das gut, dass kleine Menschen diese Bilder in Kassen bringen? Findest du das gut? Wahrscheinlich nicht. Mir drehen sich ein paar Gedanken dazu auf, was sozusagen die Rational dahinter sein könnte und wo sozusagen das Problem ist. Ich sage nicht, dass es absolut richtig ist und dass es so sein sollte, sozusagen, aber ich sehe einen Aspekt, ist eben, ich meine, es ist ja zum Beispiel, wahrscheinlich ist es Teil des Jugendschutzes sozusagen. Je mehr du die Möglichkeit hast, Rauchen cool darzustellen, ohne dass da entweder Bilder drauf sind und dann Schrifthinweis oder irgendwas, desto eher kannst du halt Leute dazu bringen, das anzufangen. Das heißt, sozusagen die Gegensätzlichkeit, wie viele Jugendliche fangen dann an zu rauchen, weil diese Schockwirkung nicht mehr da ist und wie viele Kinder laufen da jedes Mal vorbei und kriegen das aufgedrängt. Und natürlich auch, wie viele Leute sind in Gefahr, anzufangen zu rauchen und wie viele Leute laufen da vorbei und sind nicht in der Gefahr und müssen sich das trotzdem angucken. Interessant ist auch, wie viele Eltern achten nicht darauf, dass ihre Kinder das nicht sehen. Ja. Ja, und wie vielen ist es auch egal. Ich habe ja auch Leute schon darauf angesprochen. Ne? Ja. Die sind erstmal komisch angeguckt. Wieso ist doch normal? Und zweitens, also da braucht man doch jetzt nicht so vorsichtig sein. Man kriegt ja im Internet viel schlimmere Bilder zu sehen. Also meine achtjährige Tochter nicht. Ja. So, aber ich glaube einfach, der Tenor dieser Diskussion ist es fair? Kann man das nicht anders steuern? Sollte man die Industrien und die Supermärkte nicht dazu bringen, mehr Fairness walten zu lassen und mehr Rücksicht auf jedes Klientel zu nehmen. Es gibt ja auch Kunden, die kaufen Babynahrung, Windeln und alles, die gehen in diesen Laden nicht mehr rein, weil vorne nämlich eine fette Horror. Und das wird nicht diskutiert und deswegen wollte ich es. Ja, ja, genau. Also ich schätze mal, der Zusammenhang ist da folgender, der Supermarkt will halt so viel Umsatz machen wie möglich, ne, ist ja klar. Genau, und da ist ein Ansatzpunkt dann. Profit ist ja schon mal lame. Genau, aber sozusagen, ich glaube, das Interessante ist, die machen sozusagen, die bringen das so sehr unter die Leute, wie sie dürfen und können. Ja. Ne? Und die Politik gibt dann die Vorgabe, okay, ihr könnt das verkaufen, aber ihr müsst diese Bilder draufdrucken. Das Resultat ist, dass das Zeug an den Kassen steht, weil es verkauft werden soll, aber da diese Bilder drauf sind. Also ist der Gesetzgeber schon. Es ist ein Disconnect, ne? Es ist quasi, die Interessen des Supermarkts sind wirtschaftlich und das ist ein Produkt, was sie verkaufen wollen und deswegen packen sie es an die Kassen, weil das ist was, wo die Leute Impulskäufe tätigen, ja, zugreifen. Ja. Und der Gesetzgeber gibt so weit Richtlinie, dass er sagt, ihr müsst da diese Bilder draufdrucken. Wo das steht, ist nicht, ne? Das heißt, eine Möglichkeit wäre natürlich die Forderung, okay, packt's nicht an die Kassen. Es muss irgendwie in einer abgelegenen Ecke des Supermarkts sein. Das willst du nicht schaffen, weil das natürlich der hochfrequentierte Bereich ist. Du könntest sowas, also ich weiß nicht, gesetzliche Regelung dazu, wo Produkte in Geschäften stehen, ist, glaube ich, sehr untypisch. Das ist, glaube ich, eh komisch. Das wäre in diesem Land auch wenig durchsetzbar, glaube ich. Ja, ja, genau. Aber du könntest ja sowas machen wie, du könntest ja den regulieren, dass es überhaupt verkauft wird, theoretisch, oder an bestimmten Orten, sowas wie Cannabis-Shops oder sowas, dass es Raucher-Shops gibt nur noch oder so. Wäre möglich, wäre halt ein ziemlicher Paradigmenwechsel und ein ziemlicher Umwert für die Arbeit. Zweiter Gedanke, den ich hatte, wäre mehrstufig. Ne? Das heißt, du könntest so eine Vorrichtung, wie du beschrieben hast, dass da erstmal nichts zu sehen ist. Und dann könnt ihr die Vorrichtung machen, okay, ihr, sowas gibt es und da muss dann meinetwegen ein Schriftzug drauf. Genau, die gibt es ja. Ja, genau. Ja. Rauchen kann tödlich sein oder sowas. Und dann sind die Schockbilder auf den Produkten, sobald sie da rauskommen. Genau. Das wäre vielleicht, und das müsste natürlich, das müsste von Seiten des Gesetzgebers kommen, gehe ich mal stark von aus. Das heißt, es müsste. Vielleicht muss nicht immer alles von oben herab tituliert werden. Ich hab's jetzt versucht mit der Initiative. Ich habe alle angeschrieben, gemeldet haben sich zwei, Aral und Rewe, meine ich. Und der eine hat gesagt, ja, ist halt so, ist ein Point of Sale, machen wir halt so. Ja. Und wir machen das im Rahmen der Legitimation. Cool wäre einfach, und das sage ich das, wenn es vielleicht auch genug Leute sehen, dass man einfach mal auch im Supermarkt, im Kiosk, da wo man sich die Zeitung holt, auch mal dem Besitzer sagt und sagt, ey Diggi, muss das so sein? Mach's doch irgendwie anders, denn es geht anders. Und denk doch auch mal an die kleinen Menschen. Das ist eigentlich das, warum ich die Diskussion anstelle. Ja, auf jeden Fall. Ja, eine letzte, also eine Frage, offene Frage für mich wäre noch, ich kenne einfach die Gesetzeslage nicht, ob sie das quasi, ob sie solche Vorrichtungen, du sagst, die gibt es, sind. Ja, zum Beispiel. Ich hätte gedacht, dass das irgendwie auch reguliert ist und unter Umständen dann nicht legitim, wenn du quasi keine Warnhinweise da drauf hast. Das müsste man mal rauskristallisieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Edeka das durchgecheckt hat. Da gibt es einen, muss man drauf achten. Im Kassenbereich gibt es so ein Tableau, dann sind da die Produkte, dann drückst du drauf, dann kommt es da aus so einem Rüssel raus und dann hast du das Ding ja in der Hand. Und dann, Entschuldigung. Und dann musst du natürlich abgeschreckt sein. Und das ist fair. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich ist das vielleicht schon ein bisschen. Das heißt, die Anzeige ist einfach nur der Produktname oder sowas. Ja, genau. Ist. Okay. Und da wird wahrscheinlich vielleicht ein Gesetzgeber sagen, ja, der Konsument muss schon vorher gewarnt sein, bevor er drauf drückt. Es gibt aber noch andere Menschen in diesem Land und nicht nur Raucher. Ja, die haben genauso ein Recht darauf, geschützt zu werden. Ja, und eben einerseits, wenn es rechtlich legitim ist, dann ist das ja ein sehr guter Vorschlag, dass man einfach sagt, hey, mach das, ne? Mach so und dann siehst du es erst später. Dann einmal ist das nicht das Problem. Wenn es rechtlich meinetwegen eine Grauzone ist oder nicht zulässig, dann könnte man ja über ein zweistufiges System nachdenken. Also halt weniger Shock-Value, Warnhinweise am Regal oder an den Produkten oder sowas und dann kriegst du halt das Schockbild immer noch, wenn du das Produkt kaufst. Genau, und da hilft wirklich nur, alle Macht geht vom Volke aus. Wenn jeder mal wirklich mal die Power hat im Supermarkt, sagt, ey Digimann, wie sieht das in deinem Supermarkt-Kassenbereich aus? Mach das mal anders, wenn die es tausendmal hören, ändern sie vielleicht. Und ich glaube, einen Vorschlag als Alternative mitbringen ist auch sehr hilfreich, weil ich glaube, das ist auch dass man einen direkten Vorschlag hat, so könnte man es doch machen, so ist es vielleicht legal, so ist es umsetzbar und so wäre das Problem beseitigt. Ja. Weil ich glaube, Beschwerde ist immer eine Sache, aber ich glaube, wenn du im Supermarkt sitzt und jemand sagt, wie ist das, dann denkst du dir auch so, boah, Digga. Ja. So, ne? Also das passiert halt. Es ist immer einfacher, sich zu beschweren. Es ist einfacher, dann darauf einzugehen, glaube ich, wenn Leute halt sagen, hey, das gefällt mir so nicht, so ginge das doch auch. Genau. So, dann hat man direkt, da muss man selber nicht die Denkarbeit leisten, sondern eigentlich wie im Straßenverkehr, Paragraph 1, gegenseitige Rücksichtnahme. Ja, okay. Und das wäre doch cool, wenn es in diesem Bereich auch klappt. Ja, verstehe ich. Vielen Dank für deine Zeit. Deiner. Hat Spaß gemacht. Schön. Danke. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.